Hvis hvis du for mig lyk, darum brauch ich dich. Du bist für mich alles und mehr. Glück, komm ganz nah zu mir. Glück, bleib für immer hier. Du bist für mich alles und mehr. Wenn's mir mal nicht gut geht, dann bist du für mich da. Das war und das ist und das bleibt immer so. Für wenn dein Herz schlägt, das brauch ich dich nicht vor. Das war und das ist und das bleibt immer so. Glück, das bist du für mich. Glück, darum brauch ich dich. Du bist für mich alles und mehr. Komm ganz nah zu mir. Glück, bleib für immer hier. Du bist für mich alles und mehr. Du gibst mir Liebe und so viel Zärtlichkeit. Für heute und für morgen und für alle Zeit. In deinen Armen, da find ich immer Halt. Für heute und für morgen für alle Zeit. Glück, das bist du für mich. Glück, darum brauch ich dich. Du bist für mich alles und mehr. Glück, komm ganz nah zu mir. Glück, bleib für immer hier. Der für immer mit mir geht. Du bist das Größte in meinem Leben. Darum werd ich dir alles geben. Glück, das bist du für mich. Glück, darum brauch ich dich. Du bist für mich alles und mehr. Glück, komm ganz nah zu mir.